Neuntes Buch Zweites Kapitel von Geschichte des Agathon Teil 2 Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschichte des Agathon Teil 2 von Christoph Martin Wieland Neuntes Buch Zweites Kapitel Vorbereitung zum Folgenden Neue Anschläge des Sophisten Hippias. Hippias nannte sich einen Freund der schönen Danae oder hatte sich wenigstens vermöge einer Bekanntschaft von mehr als 10 Jahren in den Besitz aller Vorrechte eines Freundes gesetzt. Die Gewohnheit, einander zu sehen, die Unterhaltung, die eines in des andern Umgang fand, gewisse Übereinstimmungen ihrer Denkungsart, vielleicht auch die besondere Gunst, worin er der gemeinen Meinung nach ehemals bei ihr gestanden, alles dies hatte diese Art von Vertraulichkeit unter ihnen hervorgebracht, welche von den Weltleuten für Freundschaft gehalten wird und auch in der Tat alle Freundschaft ist, deren die meisten von ihnen fähig sind, wiewohl im Grunde nichts Besseres als eine stillschweigende Übereinkommnis, einander so lange gewogen zu sein, als es dem einen oder andern Teile gelegen sein werde. Daher sie auch ordentlicherweise gerade so lange und keinen Augenblick länger dauert, als bis sie auf die Probe gesetzt wird. Es ist wahr, Hippias hatte einen guten Teil von ihrer Hochachtung und also zugleich von ihrem Vertrauen verloren, seitdem die Liebe so sonderbare Veränderungen in ihrem Charakter gewirkt hatte. Je mehr Agathon gewann, je mehr mußte Hippias verlieren. Aber eben darum, weil dies so natürlich war, hatte sie es nicht an sich selbst bemerkt, und daher kam es, daß sie, unbesorgt, er möchte tiefer in ihr Herz hineinschauen als sie selbst, sich nicht einfallen ließ, die mindeste Vorsicht gegen ihn zu gebrauchen. Wir schließen dies daraus, weil sie, anstatt ihm bei ihrem Liebhaber schlimme Dienste zu tun, sich viel mehr Mühe gab, ihn bei demselben in bessere Achtung zu setzen. Dies war ihr auch, da es der Sophist auf seiner Seite nicht fehlen ließ, so wohl gelungen, daß Agathon eine günstigere Meinung von seiner Sinnesart zu fassen anfing und sich unvermerkt Vertrauen genug von ihm abgewinnen ließ, sich sogar über die Angelegenheiten seines Herzens mit ihm zu unterhalten. Unsere Liebenden verliefen sich also mit der sorglosesten Unvorsichtigkeit, welche Hippias nur wünschen konnte, in die Fallstricke, die er ihnen legte, und dachten an nichts weniger, als daß er Absichten haben könne, eine Verbindung wieder zu vernichten, welche gewissermaßen sein eigenes Werk war. Diese Sorglosigkeit könnte desto tadelhafter scheinen, da beiden so wohl bekannt sein mußte, nach was für grundsätzen er handelte. Allein es ist eine beobachtung, die man alle tage zu machen gelegenheit hat, daß edle gemüter mit leuten von dem charakter unsers sophisten betrogen werden müssen, sie mögen es angehen, wie sie wollen. Sie mögen die Denkensart solcher Personen noch so gut kennen, noch so viele Proben haben, dass derjenige, dessen Neigungen und Handlungen allein durch das Interesse seiner Leidenschaften bestimmt werden, keines rechtschaffenen Betragens fähig ist. Es wird ihnen doch immer unmöglich bleiben, alle Krümmen und Falten seines Herzens so genau auszuforschen, dass nicht in irgendeiner derselben noch eine geheime Schalkheit lauern sollte, deren man sich, wenn sie zum Vorschein kommt, nicht versehen hatte. Agathon und Danae zum Beispiel kannten den Hippias gut genug, um überzeugt zu sein, daß er sich, sobald sein Interesse dem Vorteil ihrer Liebe entgegenstände, nicht einen Augenblick bedenken würde, die Pflichten der Freundschaft seinem Vorteil aufzuopfern. Denn was sind Pflichten für einen Hippias? Aber was sie nicht begreifen konnten, war, was für einen Vorteil es ihm bringen könnte, ihre Herzen zu trennen, und dies machte sie sicher. In der Tat hatte er keinen, auch war eigentlich seine Absicht nicht, sie zu trennen, aber er hatte ein Interesse, ihnen einen Streich zu spielen, welcher, dem Charakter des Agathons zufolge, notwendig diese Wirkung tun mußte. Und dies war es, woran sie nicht dachten. Wir haben im vierten Buche dieser Geschichte die Absichten entdeckt, welche den Sophisten bewogen, unsern Helden mit der schönen Danae bekannt zu machen. Der Entwurf war wohl ausgesonnen und hätte nach den Voraussetzungen, die dabei zum Grunde lagen, unmöglich misslingen können, wenn man auf irgendeine Voraussetzung Rechnung machen dürfte, sobald sich die Liebe ins Spiel mischt. Dieses Mal war es ihm gegangen, wie es gemeiniglich den Projektmachern geht. Er hatte an alles gedacht, nur nicht an den einzigen Fall, der seine Absichten vereitelte. Wie hätte er auch glauben können, daß eine Danae fähig sein sollte, ihr Herz an einen platonischen Liebhaber zu verlieren? Ein gleichgültiger Philosoph würde darüber betroffen gewesen sein, ohne ungehalten zu werden. Aber es gibt sehr wenig gleichgültige Philosophen. Hippias fand sich in seinen Erwartungen betrogen. Seine Erwartungen gründeten sich auf Schlüsse, seine Schlüsse auf seine grundsätze und auf diese das ganze system seiner ideen, welches wie man weiß bei einem philosophen den besten teil seines geliebten selbsts ausmacht. Wie hätte er nicht ungehalten werden sollen? Seine Eitelkeit fühlte sich beleidigt. Agathon und Danae hatten die Gelegenheit dazu gegeben. Er wußte zwar wohl, daß sie keine Absicht, ihn zu beleidigen, dabei gehabt haben konnten, allein darum bekümmert sich kein Hippias. Genug, daß sein Unwille gegründet war, daß er einen Gegenstand haben mußte und daß ihm nicht zuzumuten war, sich über sich selbst zu erzürnen. Leute von seiner Art würden eher die halbe Welt untergehen sehen, ehe sie sich gestehen würden, gefehlt zu haben. Es war also natürlich, daß er darauf bedacht war, sich durch das Vergnügen der Rache für den Abgang desjenigen zu entschädigen, welches er sich von der verhofften Bekehrung unsers Helden versprochen hatte. Agathon liebte die schöne Danae noch immer, weil sie, selbst nachdem der höchste Grad der Bezauberung aufgehört hatte, in seinen Augen noch immer die vollkommenste Person war, die er kannte. Was für ein Geist, was für ein Herz, was für seltene Talente, welche Anmut in ihrem Umgang, welche Mannigfaltigkeit von Vorzügen und Reizungen, wie hochachtungswert mußte sie dies alles ihm machen. Wie vorteilhaft war ihr die Erinnerung an jeden Augenblick, von dem ersten an, da er sie gesehen, bis zu demjenigen, da sie von sympathetischer Liebe überwältigt, die seine glücklich gemacht hatte. Kurz, alles, was er von ihr wußte, war zu ihrem Vorteil, und von allem, was seine Hochschätzung hätte schwächen können, wußte er nichts. Man kann sich leicht vorstellen, daß sie so unvorsichtig nicht gewesen sein werde, sich selbst zu verraten. Es ist wahr, sie hatte sich nicht entbrechen können, die vertraute Erzählung, welche er ihr von seinem Lebenslauf gemacht, mit Erzählung des ihrigen zu erwidern. Aber wir zweifeln sehr, daß sie sich zu einer ebenso gewissenhaften Vertraulichkeit verbunden gehalten habe. Und woher wissen wir auch, daß Agathon selbst mit aller seiner Offenherzigkeit keinen Umstand zurückgehalten habe, von dem er vielleicht wie ein guter Maler oder Dichter voraussah, daß er der schönen Wirkung des Ganzen hinderlich sein könnte? Wer ist uns Bürge dafür, daß die verführerische Priesterin nicht mehr über ihn erhalten habe, als er eingestanden? Wie dem auch sei, dies ist gewiß, daß Danae in der Erzählung ihrer Geschichte mehr die gesetze des schönen und anständigen als die pflichten einer genauen historischen treue zu ihrem augenmerk genommen und kein bedenken getragen hatte, bald einen umstand zu verschönern, bald einen andern wegzulassen, so oft es die besondere absicht auf ihren zuhörer erfordern mochte. Denn für diesen allein, nicht für die welt, erzählte sie, und sie konnte sich also durch die strengen forderungen, welche die welt, wiewohl vergebens, an die geschichtschreiber macht, nicht sehr gebunden halten. Wir wollen damit nicht sagen, daß sie ihm irgend eine hauptsächliche begebenheit ihres lebens gänzlich verschwiegen oder statt der wirklichen ihn durch erdichtete hintergangen habe. Sie sagte ihm alles. Allein es gibt eine gewisse kunst, dasjenige, was einen widrigen eindruck machen könnte, aus den augen zu entfernen. Es kommt so viel auf die wendung an. Ein einziger kleiner umstand gibt einer begebenheit eine so verschiedene gestalt von demjenigen, was sie ohne diesen kleinen umstand gewesen wäre, daß man ohne merkliche veränderung dessen, was den stoff der erzählung ausmacht, tausend sehr bedeutende treulosigkeiten an der historischen wahrheit begehen kann. Eine betrachtung, die uns im vorbeigehen zu sagen die geschichtschreiber ihres eignen werten selbst keinen Xenophon, Cäsar, noch Marcus Antonius, ja den offenherzigen Montaigne selbst nicht ausgenommen, noch verdächtiger macht als irgendeine andere Klasse von Geschichtschreibern. Die schöne und kluge Danae hatte also ihrem Liebhaber weder ihre Erziehung in Aspasiens Hause noch ihre Bekanntschaft mit dem Alcibiades noch die glorreiche Liebe, welche sie dem Prinzen Cyrus eingeflößt hatte, verhalten. Alle diese und viele andere nicht so schimmernde Stellen ihrer Geschichte machten ihr entweder Ehre oder konnten doch mit der Geschicklichkeit, worin sie die zweite Aspasia war, auf eine solche Art erzählt werden, daß sie ihr Ehre machten. Allein was diejenigen Stellen betraf, an denen sie alle Kunst, die man auf ihre Verschönerung wenden möchte, für verloren hielt, es sei nun, weil sie an sich selbst oder in Beziehung auf den eigenen Geschmack unsers Helden in keiner Art von Einbildung, Wendung oder Licht gefallen konnten, diese hatte sie klüglich mit gänzlichem Stillschweigen bedeckt. Und daher kam es denn, daß unser Held noch immer in der Meinung stand, er selbst sei der Erste gewesen, welchen sie sich durch Gunstbezeugungen von derjenigen Art, womit er von ihr überhäuft worden war, verbindlich gemacht hätte. ein irrtum der nach seiner spitzfündigen denkungsart zu seinem glücke so notwendig war daß ohne denselben alle ihre vollkommenheiten zu schwach gewesen wären ihn nur einen augenblick in ihren fesseln zu behalten. Ihm diesen irrtum zu benehmen war der schlimmste streich den man seiner liebe und der schönen danae spielen konnte, und dies zu tun war das mittel wodurch der sophist an beiden auf einmal eine rache zu nehmen hoffte deren bloße vorstellung sein boshaftes herz in entzückung setzte. Er lauerte dazu nur auf eine bequeme gelegenheit, und diese pflegt einem bösen vorhaben immer auf halbem wege entgegenzukommen. Ob dies letztere der Geschäftigkeit eines bösen Dämons zuzuschreiben sei, oder ob es daher komme, weil die Bosheit ihrer Natur nach eine lebhaftere Tätigkeit hervorbringe als die Güte, ist eine Frage, welche wir andern zu untersuchen überlassen. Es sei das eine oder das andere, so würde eine ganz natürliche Folge dieser fast alltäglichen Erfahrungswahrheit sein, dass das Böse in einer immer wachsenden Progression zunehmen und wenigstens in dieser sublunarischen Welt das Gute zuletzt gänzlich verschlingen würde, wenn nicht eine ebenso gemeine Erfahrung bekräftigte, dass die Bemühungen der Bösen, so glücklich sie auch in der Ausführung sein mögen, doch gemeiniglich ihren eigentlichen Zweck verfehlen und das Gute durch eben die Maßregeln und Ränke, wodurch es hätte gehindert werden sollen, weit besser befördern, als wenn sie sich ganz gleichgültig dabei verhalten hätten. Ende von 9. Buch, 2. Kapitel.